Abschnitt 3 aus Nach berühmten Mustern. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Nach berühmten Mustern von Fritz Mautner. Ich weiß nichts. Eine harte Nuss. Wie stolz klingt Ignorabimus. Emile Dubois-Raymond. Friedrich der Große und der Gymnotus Electricus. Festrede, gehalten an irgendeinem 30. Januar. Im Lande der Schweiz, im alemannischen Teile derselben, steht, dem unermüdlichen Forscher nicht unbekannt, ein Berg, den sie den Rigi nennen, zwar teuer, doch nicht unzugänglich begüterten Fremden. Über verderbliche Klüfte, diese Rippenbrüche der Erde, trägt das Dampfross auf eisernen Spinnenfäden den Reisenden empor zum Rigikulm, diesem Nabel der Alpen. Über uns ein tiefblauer Himmel, dieser selbstregnende Regenschirm der Menschen, von welchem herunter die Sonne Homers auch über mich lächelt. An jene Landschaft mahnt mich gebieterisch die heutige, so ehrende Pflicht, über den größten König einiges beizubringen. Und da ich nichts Neues von ihm weiß, so kann ich ihn, den Hohen, nicht geschmackvoller ehren, als indem ich sie an seinen Gedenktage von dem Gegenstande meiner eigensten Untersuchung unterhalte. Der Zitteraal, Gymnotus Electricus, dieses Fideikommiss meiner Wissenschaft, fordert auch dringend zu einer Vergleichung diesem Paradepferde aller Festredner mit dem großen Friedrich heraus. Eine in die Augen springende, freilich die einzige Ähnlichkeit, haben sie bereits erraten. Weder Friedrich der Große noch der Gymnotus Electricus sind jemals der herrlichen Aussicht vom Rigi teilhaft geworden. Jener aus Grundsatz, dieser aus Gemeinheit. Hier beginnt schon das Walten der Unterschiede. Unsere Akademie, diese Schauspielertruppe der Könige, wird mich begreifen, wenn ich bezüglich des Unterschiedes der beiden nicht bei der Oberfläche dieser täuschenden Perücke der Dinge stehen bleibe, sondern in die Tiefe des Wesens greifend den nackten Kahlkopf der Angelegenheiten schonungslos aufdecke. Friedrich der Große war die verkörperte höchste Potenz unseres mit allen besten Tugenden überaus gezierten Volkes. Ein Wassertier ist der Gymnotus. Friedrich aber, unkundig ikarischer Schwimmblasen, setzte den Fuß gern auf festes Land und verstand sogar, sich dasselbe einzuverleiben, während der Gymnotus sich nur ganz vorübergehend in widrigem Schlamm einzugraben weiß. Und Friedrich der Einzige kannte nie die blasse Furcht, diese Tante des Verbrechens. Denn die Furcht ist die Schwester der Not, dieser Mutter der Untat. Das Zittern kannte Friedrich nicht, während der Gymnotus Electricus nicht mit Unrecht in den barbarischen Lauten unserer hyperboreischen Sprache der Zitteraal geheißen wird. »Wollen wir nicht noch einmal, Monsieur?« hätte Friedrich gefragt haben können. Wenn der Gymnotus eines Tages sein verworfenstes Haupt aus den Wellen des Havelbeckens bei Potsdam ans Licht der Sonne herausgesteckt gehabt hätte und das verruchteste Tier hätte geantwortet haben können, ich bin erschöpft, Sire, ich habe an einem Rossbach genug. Anmerkung: Zum Verständnis dieses geheimen Scherzes mag die Erinnerung an den Kampf zwischen Rossen und Zitteraalen dienen, welchen wir den fleißigen Aufzeichnungen des Herrn Alexander von Humboldt verdanken, eines verdienstvollen Mannes, dessen nicht unelegantes Französisch einige Ungenauigkeiten seiner Angaben wohl verzeihen lassen kann. Ende der Anmerkung. Aber er hatte nicht genug daran, der Gymnotus, dieser unersättliche Gallier. Ja, und so sei es an dieser Stelle, wo die Augen des Sirius auf mich gerichtet sind, laut dröhnend gesagt. Der Gymnotus ist der Gallier, dieser verächtlichste aller. und wie Friedrich der Einzige ein teutonischer Held ist, dessen Hiebe den Feind vernichten, so daß kein Grashalm mehr wächst auf den Katapulten des Gegners, die er vernagelt hat. So scheint mir der Zitteraal oder Gnotus electricus leuchtendes Symbol des trunkenen Galliers zu sein, der zitternd nichtswürdige elektrische Schläge austeilt, welche den schwachen Gegner vielleicht betäuben, den Zitteraal selbst aber gewiss entkräften. Und niemand hat je so völlig erfüllt, was der Gnotus uns bedeutete, als jener schrecklichste Mann, welcher zu Anfang dieses Jahrhunderts unseren Weltteil mit Krieg überzog, die Götter der Erde nach eigener Laune ab- und einsetzte, seinen ehernen Stiefel, diese Scheide des Schwertes, Fuß, dem Sieger auf das tiefste Ende seines Nackens setzte und bis zu seinem Tode nicht aufhörte, mit blutigen Händen die grässliche Klingel am Tore des Janustempels zu ziehen. Und wir haben sie zu Boden geworfen, den Korsen und seine Neffen, diese niederträchtigsten Erben Catilinas. Doch, ach, des Jammers, ach, der Bräute und Mütter, ach, der Studenten, welche ihr Leben, ach, der Professoren, welche ihre fünf Sinne dabei verloren. Wie ein Ardennenwolf ist der Gymnotus hervorgebrochen, wir aber waren der treue Hund, der Haus und Hof des Herrn warte, um später, mit ehrlichem Stolze, die empfangenen Wunden leckend, in die Hütte zurückzukriechen. Und als wir jene Räuber besiegten, haben wir nicht nur unsere Heimat, dieses unwirtliche, von der Natur nur zur Wohnung für Bären und Wölfe geschaffene Germanien, gerettet, sondern auch das Ungeheuer getötet, die Chimera, welche sich napoleonische Idee nennt, die Lieferantin der unteren Götter, den Moloch Chauvinismus. Die Deutschen sind nicht chauvinistisch. Sie begnügen sich mit dem Bewusstsein, dass sie das schönste, stärkste, gesündeste, tapferste, gelehrteste, mildeste, gerechteste, begabteste, mächtigste, größte und erhabenste Volk unserer Erde sind und dass sie verdienen, überhaupt das einzige Volk zu sein. Die Germanen sind nicht chauvinistisch. Wenn erst auf dem Nordpol eine feste Station deutscher Panzerschiffe den Handel der Nordvölker beherrscht und magnetische Untersuchungen deutscher Professoren vor störenden Eingriffen ausländischen Ehrgeizes schützt, wenn erst die Grenzen deutscher Macht hinweg über die schwarze Haut, die weißen Zähne und das rote Blut des Negers bis an den Südpol reichen, wenn erst deutsche Wissenschaft den Hering zwingen wird, nur in deutschen Gewässern zu laichen, den Büffel nur auf deutschen Prärien zu grasen, die Traube nur unter der deutschen Sonne zu reifen, wenn erst der Regenbogen seine unlogisch und bunt schillernden Farben auf dem Altar der Vaterlandsliebe opfern und schwarz-weiß-rot auf seinen fabelhaften Schüsseln von deutschem Golde stehen wird, dann werde ich dem Germanen ein befriedigtes Genug zurufen, und der Germane wird mir antworten, es sei. Denn der Germane ist nicht chauvinistisch. Doch ich besinne mich. Unwürdig ist es des übermächtigen Geistes, dass er dauernd auf der Stecknadelspitze der Nationalität beharre. Darum ersterbe ich, würdevoll auch nur innerhalb meines Staates vor den menschlichen Einrichtungen seiner Gesetzgeber. Außerhalb des engeren Vaterlandes stehe ich auf dem archimedischen Standpunkte und bin jeden Tag bereit, die Welt aus den Angeln zu heben, soweit die politischen Grenzen Deutschlands dadurch nicht berührt werden. Denn, ach, wenn ich absehe von der glänzenden Zukunft unseres deutschen Volkes, muss ich bekennen, dunkel sind die Brillen des Schwanzes, in welchen die graue Schlange der menschlichen Zivilisation sich beißt. Teutonische Stärke auf einer Seite, gallisches, nacktes Gnotentum auf der anderen. Dazwischen steht als allbeherrschender, schwellende Büchlein schreibender, Gelehrter, der wohlweise Kelte, der zu sein auch ich mich rühme. vergleichbar dem gewöhnlichen Aale, Anguilla celtica vulgaris. Anmerkung: Es ist löblich, wenn strenge Wissenschaft ihres Nachtwachen dem praktischen Leben bietet. Ich will darum hier eine Beobachtung und einen Kunstgriff mitteilen, die manchem Schaden abzuhelfen tauglich sein dürften. Das Gerät nämlich, mit welchem wir schreiben, besteht A. aus dem hölzernen und so weiter Federhalter, welcher besser trocken bleibt, und B. aus der Stahlfeder, welche in die Tinte und dergleichen getaucht wird und durch die Schwere und Kapillartätigkeit der betreffenden Flüssigkeit die Linien auf das Papier zeichnet. Nun habe ich oft beobachtet, dass unmündige Kinder, welche ungelehrt unten nach der nassen Stahlfeder greifen, unschicklich die Finger färben. Ich selbst habe es durch zahlreiche Versuche erprobt, dass man diesem Übel sicher entgeht, wenn man das Gerät oben an dem hölzernen und so weiter Federhalter fasst. Den Oberlehrern, diesem Stolz des deutschen Namens, lege ich diese Mitteilung in würdigender Bewunderung an ihr treffliches Herz. Ende der Anmerkung. Ja, bedeutungsvoll steht der keltische Aal, der unelektrische, zwischen dem Gymnoticus Electricus und den Enkeln der Untertanen des größten Königs. Der Kausal-Nexus, ein unfreies Jahrhundert, hätte die Vorsehung bemüht, gibt ihm ein Ansehen zwischen beiden Gegensätzen, das eherne Zünglein der Themis zu halten. Vom Deutschen hatte die Unergründlichkeit seines Geschlechtes, während er wie der verwandte Gallier schlangengleich in seinem Elemente, dem Wasser, zur Freude der Zuschauer umherplätschert. Der Aal ist nicht boshaft wie der Zitteraal, aber er ist geschmackvoll wie dieser. Ob er von allen Erzeugnissen der Naturwissenschaften sich nährt und als Anguilla vulgaris polyhistor durch Gewicht in Erstaunen setzt, ob er als Uraal aus dem abgelagerten Schlamm der Kulturgeschichte kernhaftes Fett ansetzt, ob er in einer Akademie bezopfte Brut geheimnisvoll erzeugen will, ein Geschlecht, das ihm gleich sei an unvergleichlichem Stilus. Immer ist er geschmackvoll, dieser keltische Aal, und teutonische Jünglinge und Jungfrauen würden ihn preisen als ihre einzige geistige Nahrung, hielte nicht der Drache des verdorbenen Magens Wache vor dem goldenen Fliese des grünen keltischen Aales. Ende von Abschnitt 3, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau im April 2025.